Sind wir in der Notaufnahme oder in Praxis? Oder? Wie Sie wollen, egal. In der Notaufnahme. Okay. Hallo, guten Tag. Ich bin hier zuständige Assistentärztin tätig. Mit Ihnen würde ich gerne dieses Aufnahmegespräch führen, bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen. Ja, bitte. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne, Frau Doktor. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Okay. Wie heißen Sie? Nee, wie heißen Sie denn, Frau Doktor? Ah, Entschuldigung. Mein Name ist Kapagan. Kappa? Gan. Gan. Gan. Kappa Gan. Okay, Frau Kappa. Eigentlich Kapagan. G ist leicht G, das ist auch türkisch. Okay, Frau Kapagan, Frau Dr. Kapagan, guten Tag oder guten Abend, hallo. Hallo. Wie heißen Sie? Mein Name ist Franz Hans. Ramon. Können Sie bitte Ihre Nachname buchstabieren? Mein Nachname ist Franz Friedrich Richard Anton Nordpol Zeppelin. Et. Anton, Anton Entschuldigung. Nordpol, Z Ja. wie Zeppelin. Franz, Ihre Vorname? Vorname ist, was habe ich gesagt? Roman. R-O. Herr Roman Franz. Roman Franz, genau. Wie alt sind Sie, Herr Franz? Ich bin 56 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 17.06.69. Neunundsechzig. Machen Sie einen Fehler. Unglaublich. Okay. Herr Franz, wie viel wiegen Sie? Oh, ich habe zu viel Gewicht. Ich wiege im Moment circa 123 Kilo. 100, 123. 23. Okay. Wie groß sind Sie? Also ich bin ein bisschen kleiner geworden, ungefähr 1,70 Meter. 1,70 Meter. Okay. Okay, Herr Franz, was kann ich für Sie tun? Frau Dr. Kampagan, also ich habe seit circa 4 Wochen zunehmende Luftnot. Und es pfeift immer beim Ein- und Ausatmen. Es wird nicht besser. Und das macht mir jetzt Angst. Deswegen bin ich bei Ihnen. Ich war bei meinem Hausarzt, aber der kommt nicht weiter. Und jetzt wollte ich hier von Ihnen mal untersucht werden. Wann gehen Sie beim Hausarzt? Ich war letzte Woche beim Hausarzt. Haben Sie momentan Atemnot? So in Ruhe habe ich keine Atemnot. Wenn ich aber etwas laufe und so weiter, dann, also das ist keine richtige Atemnot, aber ich höre, wie es pfeift und das belastet mich. Dann fällt mir auch das Atmen etwas schwer. Okay. Haben Sie momentan Stress? Und Nein, zeigen momentan. nein. Ich bin in Rente, ich habe keinen Stress, aber wie gesagt, das ist erst jetzt seit 4 Wochen. Das hat angefangen mit etwas Husten, ein bisschen Halsschmerzen, etwas Fieber, aber das war relativ schnell wieder weg. Haben Sie Ihre Fieber gemessen? Ja, das war so circa 37, 9, 38, aber das war nur für einen Tag. Jetzt habe ich kein Fieber. Und es war so 2, 3 Tage, habe ich mich etwas schlapp gefühlt. Ich hatte da auch meine dritte Booster-Impfung 2 Tage vorher und ich dachte, das kommt von der Impfung. Aber danach ging es wieder besser. Aber jetzt seit 3 Wochen ungefähr ist es so, dass ich im Prinzip ja schwer Luft bekomme und es pfeift die ganze Zeit. Okay. Husten Sie? Manchmal, nicht immer. Bekommt der Auswurf beim Ja, Husten? eigentlich nicht. Es ist eher trocken, aber manchmal kommt ein Auswurf, der ist aber eher hell. Okay. Kommt der Auswurf nach Aufstehen, beim Aufstehen? Ach so, da habe ich Am eigentlich keinen. Morgen oder? Ja, Ah, da habe genau. ich selten. Da kommt schon mal, der ist manchmal gelb, aber ist danach eigentlich relativ klar. Haben Sie Brustschmerzen? Nein, so einen Druck habe ich nicht. Also ich kenne das. Ich habe schon mal einen Herzinfarkt vor 10 Jahren gehabt. Da hatte ich Druck auf der Brust und ich bin auch immer regelmäßig beim Kardiologen in Behandlung. Er sagte, ich war erst jetzt vor einem halben Jahr beim Kardiologen, der sagte, es ist alles in Ordnung. Also das war damals anders. Jetzt habe ich keinen Druck auf der Brust. Aber es Okay, ist halt, enge Gefühl. nein, auch kein enge Gefühl, aber ich bekomme einfach nur schlechte Luft. Schlechter. Okay. Treten Sie, Sie haben schon gesagt, Ihre Beschwerden sind beim Belastung aufgetreten. Ja, bei Belastung werden sie mehr, das stimmt ja. Okay. Okay. Sind Ihre Beschwerden, wenn Sie im Bett liegen, verschlimmert? Zum Teil ja, wenn ich mich hinlege, dann muss ich mehr husten. Mhm. Und da wird es ein bisschen schwerer mit der Luft. Das stimmt ja. Also im Sitzen fühle ich mich besser. Das ist richtig, ja. Schlafen Sie viel mehr Kissen oder? Ich merke, wenn ich zwei Kissen habe, dann ist, dass ich besser schlafe, als wenn ich flach liege. Das ist richtig, ja. Sind Ihre Beschwerden dauerhaft oder schubweise Also im oder Moment, immer zunehmende genau, Atemnot das haben? war am Anfang weniger und jetzt ist es mehr geworden, sodass ich jetzt seit 2, 3 Tagen eigentlich dauerhaft anhaltend diese Luftnot habe, ja. Hätten Sie früher ähnliche Beschwerden? Früher, nee. Früher, wie gesagt, als ich den Herzinfarkt hatte, da war dieser Druck. Und seitdem hatte ich keine Probleme. Das ist erst jetzt neu mit dieser Art der Luftnot. Haben Sie bestimmte Auflöser für Ihre Beschwerden, für Ihre Atemnot? Nein, ist immer da. Außer Belastung? Nein, nein. Sie haben keine Fieber, aber Sie fühlen sich Fiebergefühl. Nur Nein, jetzt, einmal. das war ganz am Anfang. Jetzt habe ich kein Fieber, nein. Ist Ihnen übel? Nein. Haben Sie erbrochen? Nein, habe ich auch nicht, nein. Haben Sie Herzrasen oder Herzklopfen momentan? Nein, nein, das habe ich nicht. Alles soweit gut vom Herzen. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Oh, das wäre schön, wenn ich abnehmen würde, aber ich habe leider nicht abgenommen. Nein, ist immer noch gleich. Der Appetit ist auch gut. Trinken Sie genug Wasser oder mehr Wasser? Ja, ich trinke schon ausreichend Wasser am Tag. Das Ihnen schwindelig? Nein, das habe ich nicht. Nein. Können Sie gut ein- und durchschlafen? Mit dem Schlafen habe ich kein Problem. Wobei, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Wie gesagt, mit der Luftnot, wenn ich mich hinlege, dann ist es schwieriger. Das Einschlafen ist gerade ganz gut, aber ich werde in der Nacht immer wieder wach und ich merke, dass ich mich aufsetzen muss, damit ich besser Luft bekomme und danach geht es wieder. Ja, Sie brauchen Tiefatmen. Ja, genau. Probleme beim Wasserlassen? Wasserlassen, nein, das klappt ganz gut. Da habe ich keine Probleme. Haben Sie Probleme mit Verstopfung oder Durchfall? Nein, nein, das klappt wunderbar. Da habe ich keine Probleme. Okay. Ich möchte für Sie und ich für mich auch zusammenfassen. Sie klagen über Atemnot ungefähr seit 4 Wochen zunehmende Atemnot haben Sie. Mhm. Und Sie fühlen sich sehr schlapp. Vor 2 Wochen haben Sie 3. Impfung Booster geimpft worden. Vor vier Wochen ungefähr. 4 Wochen. Mhm. Entschuldigung. Und Sie haben keine Brustschmerzen. Sie husten sehr leicht und trockene Husten haben Sie. Kein mhm. Auswurf. Ja, bei Belastung ist Ihr Atemnot verschlimmert. Mhm. Klar. Okay. Herr Franz, trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu mal bei Gelegenheit, aber nicht so. Rauchen Sie? Nein, das mache ich nicht mehr, nein. Nicht mehr oder nicht? Nee, im Moment rauche ich nicht. Ich habe vor 30 Jahren mal geraucht, aber seitdem nicht mehr. Okay. Probieren Sie Drogen oder nein. Aktiv? Sie haben schon 3. Impfung geimpft. Sind Sie Grundimpfungen geimpft worden? Ja, da habe ich alles komplett. Mein Hausarzt verfolgt das und ich habe gegen Tetanus, gegen Zecken, die habe ich alle, ja. Okay. Leiden Sie an außer Herzinfarkt chronischen Erkrankungen? Ja, ich habe noch einen leichten Diabetes. Der Arzt meint aber, ich brauche keine Medikation im Moment. Ansonsten habe ich auch ein bisschen Gicht, also da nehme ich was dagegen. Und einen hohen Blutdruck, das hatte ich ja gesagt, ist bekannt. Und ich habe hohe Fettwerte, hat mein Hausarzt gesagt. Da nehme ich auch Medikamente. Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein? Also für den Blutdruck habe ich Amlodipin und Ramipril. 10 Milligramm oder? 5 Milligramm. Täglich einmal nehmen Sie? Täglich einmal, genau. Dann habe ich erst 100. Mhm. Ramipril auch 5 Milligramm? Ja, genau, auch 5 Milligramm. Täglich einmal auch. Ich habe AS 100. AS ist, ja. Und für das Cholesterin nehme ich Rosuvastatin 5 Milligramm. Okay. Alles klar. Sie haben schon gesagt, Sie waren beim Herzarzt geht regelmäßig. Ja. Gehen Sie. Okay. Okay. Herr Franz, leben Sie allein? Oder sind Sie nein, verheiratet? Nein. Meine Familie. Ich bin verheiratet, habe eine kleine Tochter. Und denen geht es gut. Die sind glücklicherweise nicht krank. Mhm. Sind Sie Ehepaar? Haben Sie Ehepaar? Ja, ich bin verheiratet, ja. Sie sind beide, gesund, Ihre Tochter und Ihre Frau? Ja, ja, die sind beide gesund. Haben Sie ähnliche Beschwerden? So, die Ihre Tochter und Ihr Frau? Nein, nein, die haben keine Beschwerden, denen geht's gut. Leben Ihre Eltern noch? Nein, die sind leider verstorben, ja. Woran sind ihre Eltern gestorben? Mein Vater hat einen Schlaganfall gehabt und meine Mutter hatte eine Blutvergiftung. Sie hatte eine Gallenblasenentzündung und ist sehr spät erkannt worden, konnte dann nicht mehr operiert werden. Sie ist an einer Sepsis verstorben. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen wie Krebs? Ich habe eine entferntere Verwandte, also eine Cousine, die hat einen Hirntumor. Die wird operiert, aber ich weiß nicht, was es für ein Tumor das ist. Ansonsten sind alle, soweit ich weiß, relativ gesund. Ja. Sind Sie Rentner, ja? Ich bin schon Rentner, ja. Okay, Herr Franz, ich habe für mich alle wichtige Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Vielen Dank, Frau Doktor, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich möchte eigentlich nur wissen, was es ist. Können Sie mir etwas verschreiben, womit das besser wird? Können wir auch sagen, was es vielleicht ist? Momentan sollen Sie hier bleiben und jetzt führe ich körperliche Untersuchungen durch und dann ein paar Blutbild und Röntgenaufnahme möchten. Also Sie möchten noch weitere Untersuchungen durchführen, wie eine Blutabnahme und eine Röntgenuntersuchung. Genau. Okay. Sehr gut. Und machen Sie auch nach den Untersuchungen möchte ich mit meinem Chefarzt oder Oberarzt über Ihre Beschwerden sprechen. Vielen Dank. Machen Sie auch ein EKG, Frau Doktor? Ich habe so ein bisschen Angst um mein Herz. Ja, ich weiß, jetzt schreibe ich EKG. Okay, vielen Dank. Schreibe ich EKG und mit Pulsoximetrie messe ich Ihre Sauerstoffsättigung. Okay, was ist eine Sauerstoffsättigung, Frau Doktor? Okay, wir messen in Ihrer Blutgefäß den Gehalt, Inhalte Sauerstoff. Das heißt, die Höhe des Sauerstoffs oder den Gehalt des Sauerstoffs. Okay. Den Sauerstoffgehalt. Okay. Ah, vielen Dank. Sehr gut. Ja, das wäre wichtig, glaube ich. Ja. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Jetzt haben Sie den Patienten untersucht. Hören aufs Herz. Herztöne sind rein, sind rhythmisch und sind gleichmäßig. Sie hören auf die Lunge. Die Lunge ist... hat auf beiden Seiten ausgeprägte Spastik, hat leichte Rasselgeräusche, aber die Lunge ist beidseits bis in die Spitzen belüftet. Der Patient ist vom Abdomen her unauffällig, keine Druckschmerzen, keine Auffälligkeiten. Der restliche Körper ohne Untersuchung ist auch unauffällig. Neurologisch zeigt der Patient keine Defizite. Die Vitalparameter sind in Ordnung. Okay. Dann machen Sie mal eine Übergabe an den Oberarzt und danach sprechen wir über die Diagnosen. Okay, ich vermute, brauche ich 3 Minuten. 3 Minuten? 3 Minuten? Nein, Sie haben nur 30 Sekunden. Okay. Sie können hier sich überlegen. Vielleicht haben die anderen Kollegen in der Zwischenzeit Fragen. Möchte jemand noch zu dem Patient oder zu der Frau Doktor irgendetwas fragen? Keine Fragen. Alle sind zufrieden. Waren Sie zurzeit in einer mit vielen Populationen, mit vielen Menschen zusammengeblieben? Ja, wir sind eine große Familie natürlich. Also wir gehören zu dem Volksstamm der Sinti-Roma. Früher hat man auch Zigeuner gesagt. Das heißt, wir haben immer viele Menschen um uns. Wir haben eine große Familie, große Verwandtschaft. Ja. Von daher haben wir immer viel Kontakt mit vielen Menschen, ja. Und zum Beispiel eine Party, waren Sie in einer Party oder eine Feier, meinen Sie? Feiern, genau. Nee, wir hatten in den letzten 4 Wochen jetzt keine Feier. Wir haben uns nur zu Weihnachten, vor 3 Wochen ungefähr, zu Weihnachten hatten wir uns getroffen. Aber da war ich auch schon etwas krank. Aber alle, die da waren, wir waren circa 20 Leute, die waren eigentlich gesund. Auch jetzt im Nachhinein hat keiner von denen irgendeine Problematik, außer mir. Okay, danke schön. Frau Sema, Sie können auch gerne fragen, statt die Fragen zu stellen. Bitte auf Deutsch die Fragen stellen. Hatten Sie Unfall? Was meinen Sie genau mit Unfall? Ja, zum Beispiel mit Auto oder... Ach so. Nein, ich hatte bisher keinen Unfall, nein. Okay, danke schön. So, die Frau Doktor, die schreibt noch, überlegt sich noch. Okay. So, bitte, Frau Doktor. Ich mache jetzt ein bisschen Druck. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ah, guten Tag, Frau Kollegin. Wie geht es Ihnen? Bitte schön. Oh, schön. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Ja. 56-jähriger Patient, Herr Roman Franz, stellte sich bei uns wegen seit 4 Wochen bestehende zunehmende Dyspnoe vor. Er war vor letzter Woche beim Hausarzt, aber er habe keine bestimmte Diagnose. Seit circa zwei Wochen fühle er sich schlapp gefühlt. Fühle er sich schlapp. Mhm. Ihre Beschwerden seien bei Belastung schlimmer geworden. Mhm. Und er würde trockene husten. Was er würde? Er würde trockene Husten. Trockenhusten. Ja. Er habe keinen Auswurf. Mhm. Und vor 4 Wochen habe er mit dritte Corona-Impfung Impfstoff geimpft worden. Und, ist er geimpft worden, ja. Mhm. Es gäbe keine Auslöser. Und früher seien ähnliche Beschwerden nicht aufgetreten. Mhm. Die vegetative Anamnese sind unauffällig. Ja. Er leidet an Gicht, Bluthochdruck und Hypercholesterinämie. Ja. Mhm. Okay. Vor circa 10 Jahren habe er Herzinfarkt erfahren. Gehabt. Erhabt. Gehabt, ja. Gehabt. Wegen wegen arteriellen Hypertonie nehme er Ramipril 5 Milligramm täglich einmal, Amlodipin 5 Milligramm täglich einmal ein. Und wegen Hypercholesterinämie nehme er Cholesterin 5 Milligramm täglich einmal ein. Wie heißt das Medikament? Cholesterin. Rosuvastatin. Rosuvastatin. Rosuvastatin, okay. Jawohl. Rosuvastatin täglich einmal ein. Wegen Zustand nach Herzinfarkt nehme er täglich einmal Aspirin 100 Milligramm ein. Sehr gut, jawohl. Er ist kein Raucher und sie trinke gelegentlich Alkohol. Und er trinke gelegentlich Alkohol. Er trinke gelegentlich Alkohol. Drogen wurde geneint. Verneint. Verneint. Ja. Okay. Ich habe vergessen, dass Allergie über Allergie Fragen stellen. Er hat keine Allergie. Okay. Allergie gegen etwas sei nicht bekannt. Sein Vater sei an Schlaganfall gestorben. Ja, Entschuldigung. Schlaganfall, das war schon richtig. Nee. Doch, Vater an Schlaganfall und die Mutter? Ja, ich weiß es. Sein Vater sei an Schlaganfall gestorben und seine Mutter sei an Septisch Schock gestorben. Mhm. Er habe eine gesunde Tochter, er lebe mit Tochter und Ehepaar. Ehefrau zusammen. Er sei Rentner. Mhm. Und nach dieser Symptome denke ich an Herzinsuffizienz außerdem habe ich diesen Patienten adipösen Patienten, wie Sie sagen. Ich habe vergessen, er ist adipöser Patient. Ja. Wie hoch ist dein BMI? BMI über, meine Meinung nach, über 30. Jawohl, sehr gut. Deswegen sagen wir, ja, adipöse. Und er leider an Diabetes mellitus und er brauche momentan keine Medikamente. Okay. Das heißt, was ist jetzt Ihre Arbeitsdiagnose? Was vermuten Sie? Okay, zuerst möchte ich wegen Corona PCR durchführen. Deswegen soll ich unbedingt getrennte Raum. Also, wir möchten ihn isolieren. Isolieren, danke schön. Isolieren. Und EKG habe ich, muss ich durchführen. Und arteriell Blutgasanalyse führe ich durch. Sehr gut, sehr gut. Okay. Gleichzeitig nehme ich für Troponin und Kurzblutbild. Kleines Blutbild. Kleines Blutbild ab. Okay. Und Röntgenaufnahme möchte ich. Röntgen-Thorax. Ja, zwei Ebene Röntgen-Thorax möchte ich auch. Und mit Ultraschall kontrolliere ich okay, Pleura. Ob er einen Pleuraerguss hat. Pleuraerguss und Herzfunktion. Sehr gut. Also Sie wollen mit einem Echo die Herzfunktion anschauen. Sehr gut. Sehr gut. Okay, außerdem sollen wir denken daran, dass er vielleicht viral Pneumonie sein kann. Also Ihre Arbeitsdiagnose ist eine Herzinsuffizienz, habe ich das richtig? Herzinsuffizienz. Jawohl. Und differenzialdiagnostisch denken Sie an eine Pneumonie. Jawohl. Pneumonie, ja. Und ja, Coronapneumonie auch. Wir denken an einen Pleuraerguss, an eine Pneumonie, was vielleicht durch die. Aber hat er Corona gehabt? Doch nur eine Impfung gehabt. Dritte Impfung hat schon. Ist ja, schon aber hat er eine Corona-Infektion gehabt? Weil Sie sagen Coronapneumonie? Nein, nein. Danach können wir sagen, ja. Nach dem. Also, das heißt, wir müssen schauen, okay. Sie machen auf jeden Fall einen PCR-Test, das ist richtig. Ja. Okay, woran muss man noch denken, wenn jemand eine Spastik hat und vorher einen Infekt hatte? Oh. Was ganz Einfaches. Keine Pneumonie, sondern? Was meinen Kollegen? Grippeinfektion, sagen wir. Ja. Eine grippale Infektion, das heißt eine Virusinfektion, jawohl, was noch? Was noch? Was wird betroffen, was sagen die Kollegen? Wenn man ruft, ja, wenn die Bronchien betroffen sind, was hat man dann? Malignität. Bronchialkarzinom auch, ja. Na, ganz einfaches, eine Bronchitis. Bronchitis, ja. Ganz einfach eine Bronchitis. Okay, da kann man also eine Bronchitis haben. Ja. Was kann noch sein mit einer Bronchitis, wenn man an Bronchitis denkt? Vielleicht hat man bei ihm bisher noch keine COPD festgestellt. Ja, COPD. Das ist vielleicht eine neue Diagnose. Neue Diagnose, ja, genau. Es kann sein, dass es eine exazerbierte. Das heißt, wenn er sich erholt, dann machen Sie auch bei ihm eine Lungenfunktion, eine Spirometrie. Oder auch jetzt? Okay. Was würden Sie jetzt gegen die Spastik ihm verschreiben, Frau Doktor? Stopp, eine Frage, genau. Fangen wir jetzt mit Ihrer Diagnose an. Sie haben gesagt, Sie denken an eine Herzinsuffizienz, das ist sehr gut. Dann hat aber eine Frage gefehlt. Wenn er eine Herzinsuffizienz hat, was müsste er normalerweise haben? Meistens? Zugenommen. Gewichtszunahme oder? Gewichtszunahme. Oder Ödeme. Ödeme, das haben Sie nicht gefragt. Unterschenkelödeme. Das haben Sie ihn nicht gefragt. Wenn Sie ihn gefragt hätten, dann hätte er gesagt, nein, die Beine sind ganz schlank. Okay. Genau. Aber fangen wir an, wenn es eine Herzinsuffizienz ist, was würden Sie medikamentös ihn empfehlen, dem Patienten empfehlen? Herzinsuffizienz? Herzinsuffizienz, genau. Ja, nehmen wir nehmen unbedingt Diuretika. Ein Diuretikum, sehr gut. Diuretika. Und wegen tägliche Blutdruckmessung können wir ihre Ramipril und Amlodipin Dosage wechseln. Ändern, je nachdem. Je nachdem. Also Diuretikum ist aber das Wichtigste. Sehr gut. Also ein Und für Diabetes, beim Diabetes oder für Diabetes können wir welche Glitidin fangen wir, Herzinsuffizienz. Es kommt darauf an, ob es eine Herzinsuffizienz ist. Wenn es keine Herzinsuffizienz ist, dann kann man Metformin geben. Ja. Wenn er eine hochgradige, schwerwiegende Herzinsuffizienz, dann gibt man natürlich kein Metformin, das ist richtig. Aber das würde ich von der Ejektionsfraktion, das heißt vom Ultraschall des Herzens, vom Echo abhängig machen. Wenn er eine EF, eine Ejektionsfraktion unter 35 hat, dann gibt es kein Metformin. Wenn die EF aber gut ist, dann kann man Metformin geben. Okay, jetzt hat er aber eine Spastik und deswegen ist er ja da. Jetzt hat er Luftnot. Was können Sie ihm noch verschreiben? Mindestens 2 Liter Minuten Sauerstoff. Ah, Sie wollen ihm Sauerstoff geben. Aber er kann seinen Sauerstoff nicht mit nach Hause nehmen. Jetzt im Krankenhaus geben Sie ihm Sauerstoff. Das ist okay, aber was geben Sie ihm mit nach Hause? Wenn wir bestimmte Diagnose als COPD können wir Aerosol zu Hause mit ein Spray können ein Sie Spray. Ihm, was für ein Spray schreiben Sie ihm auf? Ich habe nicht Salbutamol. Sehr gut, natürlich, das Einfachste und Beste. Salbutamol. Es gibt ein Salbutamol-Spray, ein Beta-Mimeticum. Sie schreiben Ihnen ein Spray auf. Salbutamol wäre das Erste. Ein kurzwirksames, schnell wirksames Beta-Mimeticum. Sehr gut. Habe ich auch gemacht. Ich habe ihm Salbutamol geschrieben und ihn nach Hause geschickt. Ja, und ja. Sehr gut. Das war sehr gut, Frau Doktor. Dankeschön. Erstes Gespräch, wunderbar, das ist schon okay. Was gefehlt hat, war vielleicht die Frage nach den Unterschenkelödemen, wenn Sie schon an Herzinsuffizienz denken. Letzte Frage, welchen Laborwert würden Sie gerne kontrollieren bei einer Herzinsuffizienz? Damit Sie ungefähr wissen, A, ist es eine Herzinsuffizienz und B, wie schwerwiegend eine Herzinsuffizienz? Welche Laborparameter gibt Ihnen da gute Hinweis. BNP habe ich. Das BNP, genau, das NT pro BNP, das natriodiuretische bla bla bla, binatrisches Peptid, das glaube ich, aber BNP ist gut, genau. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich ist es ein guter Parameter, denn wenn dieser Wert niedrig ist, dann kann man eigentlich relativ sicher sagen, dass es keine Herzinsuffizienz ist. Wenn der Wert sehr hoch bedeutet 1000 oder 2000, dann hat er eine Herzinsuffizienz. Und dann muss man das Herz sich genau angucken, woher das kommt mit der Herzinsuffizienz. Was ist die Ursache? Ist es eine KHK? Ist es eine Rhythmusstörung? Ist es Vorhofflimmern? Ist es eine Myokarditis oder was auch immer? Und dementsprechend muss man ihn dann natürlich medikamentös behandeln. Aber Entschuldigung, ich habe BNP, ist BNP ausschließende Parameter, können wir sagen? Ausschließend nicht unbedingt, aber das ist ein guter Wert, um zu sagen, ob es eine Herzinsuffizienz ist oder nicht. Wenn Sie ein normales BNP haben, dann können Sie eigentlich sicher sagen, das ist keine Herzinsuffizienz. Wenn jemand aber ein sehr, sehr hohes BNP hat, dann kann man eigentlich auch relativ sicher sagen, das ist eine Herzinsuffizienz. Aber das ist halt nicht nur der eine Wert. Das hilft einem, die Diagnose zu stellen, aber man macht es nicht nur an diesem Wert aus. Es gibt natürlich andere. Es gibt auch einige neurologische Erkrankungen, es gibt andere Infektionen, die können auch BNP etwas erhöhen. Sehr gut, Frau Dr. Karagan. War das Karagan, oder? Entschuldigung. Kapagan. Frau Kapagan. Also, ja. Früher okay. War es so einfach, aber jetzt ja? neue Vorname. Dann müssen neue Sie Ihren Namen wieder annehmen. Sehr gut, wunderbar. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir insgesamt 50 Minuten. Das war jetzt aber lang.